Hadith Nummer 52. An-Nu'man ibn Bashir sagte: Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagen: Das Erlaubte ist offenkundig und das Verbotene ist offenkundig. Und zwischen den beiden gibt es zweifelhafte Dinge, über die viele Menschen keine Kenntnis besitzen. Wer nun die zweifelhaften Dinge vermeidet, der gewährt damit seinem Glauben und seiner Ehre Makellosigkeit. Wer aber in zweifelhafte Dinge verwickelt ist, ähnelt einem Hirten, der seine Herde um ein fremdes Revier herumweidet und beinahe das Eigentumsrecht eines anderen verletzt. Wahrlich, jeder König hat sein eigenes Hoheitsgebiet, und die von Allah verbotenen Dinge stellen das Hoheitsgebiet Allahs auf seiner Erde dar. Wahrlich, es gibt im Menschenkörper ein kleines Stück Fleisch. Wenn dieses gut ist, so ist der ganze Körper gut. Ist es aber verdorben, so ist der ganze Körper verdorben. Wahrlich, das ist das Herz.